Welt durch den Traum einer schnellen Zeit. Kannst du mich verstehen? Zeige dir das Geschehen in seiner Einzelheit, Zweideutigkeit. Du hast die Wahl, mich zu sehen. Du hast die Wahl, mich zu verstehen. Doch du bist mit Sicherheit aufgeschreckt durch diese Stille in dir. Aus allen Wolken fällt mein Glück, du siehst es nicht, du siehst es nicht. Aus allen Wolken fällt der Blick auf mein Gesicht, auf mein Gesicht. Du bist mein Ego. Durch den Traum, durch die Welt, die ich nicht verstehe. Du weißt, wie es geht, du weißt, wie es geht, du weißt, wie es geht. Du weißt, wie glückliche Zeit im Glanz verschwimmt und dich zerreißt. Aus allen Wolken fällt der Blick